Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin, der Berlin-Podcast. Und zur 66. Folge hat der Mann, der jetzt kommt, in Udo Jürgens-Manier gedacht, er singt uns was. Hier ist René, hi. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Na gut, dachte er an was anderes, aber ja, egal. Ich habe gerade auf deinen Zettel geguckt, weil ich sehen wollte, ob deine Begrüßung, ob du dir die mal aufschreibst und dann kommt nicht mal so eine ordentliche Begrüßung, aber dafür bin ich ja da, denn ja. Heute wieder mit dabei der Mann, der für jedes Event eine Brille hat. Er hat seine Podcast-Brille auf. Das verspricht eine gute Sendung zu werden. Hallo Marc. Hallo René. Hallo Stefan. Hallo. Hallo da draußen. Und ihr merkt es schon, ich werde hier festgehalten und muss gegen meinen Willen Podcasts machen. Ich werde hier am laufenden Band beleidigt. Bitte rettet mich. Ruf die Polizei. Ja. Wir müssen irgendwas machen. Wir werden, das kann so nicht weitergehen. Wir werden euch genauso fesseln, aber ohne körperliche Gewalt. Das genau. Ist dem, bleibt dem Marc fesseln. Vorbehalten. Genau. Hallo und herzlich willkommen auch an den digitalen Empfangsgeräten. Ah, ja, die wollen wir mal nicht vergessen. So sieht's aus. Und ihr hört es schon, wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben jede Menge Zaungäste, ja. Fahrendes und vorbeilaufendes Publikum. Das heißt, wir sind draußen unterwegs. Ja, und ich habe meine Hut Marzahn verlassen und bin tief in die Stadt gefahren. Hab Angstschweiß hinter mir gelassen in die Gegend, die ich gefahren bin. Und wir präsentieren diesen Ort hier. Wir sind nämlich im Park am Gleisdreieck. Ja. Das heißt direkt zwischen, mein Gott, wie heißt das? Südlich vom Potsdamer Platz. Kreuzberg und Schöneberg. Nee. Ist doch nicht die Bezirke sind doch zusammengelegt worden. Tempelhof Schöneberg haben wir. Genau, Tempelhof Schöneberg auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, wer konnte es ich wusste, dass das ist irgendwas mit P oder Q. Ja. So, die Bahn streikt, aber der Flitztrain fährt. So ist es. Ja. Und da kann man ja schon mal sagen, heute ist der 24.8., nur noch 4 Monate. Dann? Bis Weihnachten. Meine Fresse. Okay. Um aber es mit meinen Worten zu sagen, ja. Bei den aktuellen Temperaturen gar nicht vorstellbar. Also es ist wirklich gerade super angenehm, warm, entspannt. Die Sonne scheint uns auf den Pelz. Ja. Also mit Wetter haben wir heute mal wieder Glück, muss ich mal sagen. Hätte ich nicht gedacht. Es ist ein bisschen frischer als gewohnt, aber es ist für Sommer eigentlich vollkommen okay, finde ich. Ja. So reicht mir ein Sommer. Naja, also so ein Sommer darf gerne auch mal ein bisschen knackig heiß sein. Und davon hatten wir dieses Jahr wirklich erstaunlich wenig. Naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. Ne? Ich glaube, es liegt kein Schnee. Es kommen noch Sommer, wo man sagt, oh Gott, ist das wieder so ätzend warm. Ne? Ja, ich weiß. Ja. Gegen Hitze kann man nichts machen. Bei Kälte ziehst du dir was an, aber bei Hitze, irgendwann ist die Haut runtergeruppt, dann ist Ende. So, da hast du nichts mehr, genau. Ne? Ja, weniger Glück hatten wir übrigens mit dem technischen Equipment heute. Völlig unvorbereitet, meine Kollegen. Ja, nee, ich nicht. Ich war nicht zuständig dafür. Wenn es hier gleich rumst und kracht, dann kann das damit zusammenhängen, dass das Fahrrad umgefallen ist. Oder geklaut wurde. Oder geklaut wurde. Und an diesem Fahrrad befestigt ist unser Mikrofon. Genau. Eigentlich, René, du müsstest deinen Kopfhörer eigentlich um deine Beine machen, damit du mitgezogen wirst. Ja. Genau. Damit es wiederholst, das Mikro. Ich habe dieses technisch hochwertige Setup gerade mal bei Instagram reingestellt. Also gern. Könnt ihr euch angucken. Es ist hochprofessionell, wie wir das hier aufgebaut haben. Und alles nur, weil Marc wieder seinen Ständer nicht mitgenommen hat. Dabei ist Marc der Einzige, der die Erlaubnis hat, mit Ständer zu auftreten. Ein Satz, der so mit Sicherheit nicht häufig gesagt wird, aber ich finde es äußerst fair, dass ihr beide nichts Besseres zu tun habt, als meine Unzulänglichkeiten im Podcast zu thematisieren. Naja. Ihr dämlichen Penner. Und jetzt können wir weitermachen. Die freundschaftlichen Beleidigungen. Ich wollte da eigentlich nur davon ablenken, dass ich diesmal Witze bei habe und die nicht erst während der Sendung suchen muss. Ja, den Erfolg muss René natürlich feiern. Unentschuldbar. Ne? Genau. Ja, wenn wir schon so mitten im Gequatsche sind, ist irgendwas passiert die letzten 2 Wochen? Keine Ahnung. Guck doch mal in den Sendeplan. Ich habe vergessen, worüber wir uns der Redaktionssitzung. Da ist er ja auch nicht vorbereitet. Ja, hier steht bei Marc Klingeltöne Fragen. Ganz genau, ganz wichtiges Thema. Das die wir älteren 1999 mit Jamba und so. Ja, ja, genau. Da war das ein Mörderhype. Jeder hatte auf seinem Telefon einen eigenen personalisierten Klingelton. Aha. Das Jamba-Monatspaket war in aller Munde. Es wurden Unsummen von Geld für so einen Quatsch irgendwie ausgegeben. Jeder hatte irgendwie den singenden oder rasenden Frosch auf dem Handy. Ring, ding, ding, ding, ding, ja. ding. Und die Frage, die sich mir gestellt hat in den letzten Tagen ist, wo ist eigentlich diese Subkultur der Klingeltöne hin? Also offensichtlich sind irgendwann die smarten und super smarten Smartphones rausgekommen und seitdem... Gibt es das nicht mehr? Alle haben denselben Klingelton. Na, oh genau, und das würde ich jetzt widerlegen. Und ich habe ein gutes Spiel, was wir jetzt ganz spontan spielen können. Wir lassen jetzt mal das Telefon klingeln von irgendjemandem von uns dreien. Und ihr müsst raten, wessen Telefon das wohl ist. Und dann werden wir ja sehen, ob alle die gleichen Klingelton haben. Na dann. So machen wir das. So, jetzt, ich kann ja nicht sagen, Stefan, ruf mich mal an. Ich Stefan, ruf die Nebengeräusche. Habt ihr eure Telefone an? Ach so, okay. Und ich rufe einfach irgendjemand an. Und ja. Also irgendjemand ruft irgendjemand an. Und ihr müsst raten, wem das Klingeln gehört. Wollen wir Folgendes machen? Jeder sucht sich einen aus von uns. Das Dumme ist, ich habe Renés Nummer nicht. Doch, hast du einen WhatsApp-Chat. Jetzt musst du nur übernehmen. Und wir drücken gleichzeitig auf Anrufen. Mal sehen, wer zuerst durchkommt. Was soll das für ein Spiel sein? Wir wollen hier nicht so ein Nerd-Ding draus machen. Wir wollen klingeln hören und wir raten. Ich darf euch das nicht zeigen. Die Hörer sollen raten. Ja, bestimmt. Wir merken ja, wessen Telefon. Genau. Und jetzt wird schön... Habt ihr laut gemacht? Mal gucken. Wow. Und nochmal bitte. Was hat derjenige aufgelegt? Vielleicht hat er auch Sturm geschaltet während der Sendung, wie es sich gehört. Dann muss ich nochmal anrufen. Ja. Diesmal mache ich nichts. Soll ich den anderen jetzt anrufen? Ist schon mal nicht Stefan, wie es aussieht? Ne, weil ich rufe ja an. So, Achtung, neuer Versuch. Zu wem passt dieser Klingelton wohl am ehesten? Ja, ihr werdet es merken, weil er kommt aus der Richtung des Halters. Aber eigentlich hat sich Marc ja auch schon selber verraten, weil er hat ja die These aufgemacht, ruf mich mal an. Nur damit ihr wisst ja jetzt, dass Marc hat gesagt, dass alle denselben Klingelton haben. Jetzt mal mein Klingelton. Und dann würde ich deinen mal gerne hören, Stefan. Willst du wirklich? Ich glaube, meiner ist ja bekannt. Der ist bestimmt schon das ein oder andere Mal während der Sendung hochgegangen. Das ist aber ein paar Jahre schon her. Bei René dauert es immer eine Weile. Hört man's? Es ist genau das, was du nicht machen darfst. Lauter oder leiser stellen, weil dann. Ach so, dann musst du nochmal. Genau. Genau dasselbe wie bei mir vorhin. Da müssen wir alles rausschneiden. Alles rausschneiden. Die Sendung geht ja nur eine Stunde. Das ist dein. Gar nicht. Doch. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du unterwegs bist und dass du da dein Telefon hörst. Ich wundere, dass es so leise ist. Das war ein Zaunkönig gewesen. Ja, okay. Das Zwitschern eines Zaunkönigs. Und dann, Stefan, jetzt wollen wir hören, was bei dir ist. Da muss ich mal meine Vibration ausschalten hier. Rufst du Stefan an? Ich rufe mal Stefan an. Okay. Ruf doch mal an. Und ihr müsst raten, bei wem es bei welchem Stefan es jetzt gleich klingeln wird. Oh, hast du das nur bei mir, dieses fesche Lied? Nee. Was ist das für ein Foto von mir, was du da hast? Stefan! Ich habe gesagt, das sollst du löschen, sobald du das gesehen hast. So. Wo wir bei der neuen WhatsApp-Funktion wären. Ja. Völlig sinnfrei. Also vielleicht, ich habe den Anwendungsfall noch nicht entdeckt. Passwörter zu verschicken. Es geht darum, dass man oftmals Sachen verschickt, Bilder, Bildmaterial, was ja sehr datenintensiv ist. Und die Leute sollen sich das einmal angucken, wenn sie es gesehen haben, dann ist es eigentlich damit auch genug. Aber und die Daten müssen nicht aufgehoben werden. Aber das bestimme ich als Versender. Müsste das nicht der Empfänger eigentlich bestimmen, dass er sagt, habe ich gesehen, hat sich für mich erledigt? Ja, weil das aber offensichtlich nicht funktioniert hat in den vergangenen 10 Jahren. Hat man gesagt, okay, wir helfen den Leuten, damit sie sich nicht zu schnell in Speicher ihre Telefone zupappen. Ja, also wir reden von WhatsApp, ne, der neuen Funktion. Das betrifft nur Bilder, Medien? Ich glaube, alles, was du verschicken... Ja, doch, Bilder müssen noch sein. Noch Anhänger im Allgemeinen. Und beim Versenden kannst du dann sagen, ob das, einmal, genau. Und das ist auch für den, der es versendet, dann nicht sichtbar. Ne? Also das ist auch da zu beachten. Wie? Du siehst es auch nicht in deinem Chat. beim Absenden gar schon? Nicht erst. Du siehst gar nicht erst. Das ja. Heißt, ich habe nicht mal ein Feedback, ob das weggegangen ist. Ja, du siehst, dass du was verschickt hast, aber nicht was. Ach so, okay. So, genau. Aber es gibt ja auch noch diese 7-Tage-Funktion, ne, bei WhatsApp, dass du sagen kannst, die Chatnachrichten verfallen nach 7 Tagen. Das ist ja auch so in die Richtung, ne, dass man möglicherweise den Daten, nee, nicht den Datenfluss, aber diesen Überfluss an Informationen reduziert. Das sieht man ja auch bei uns im Podcast-Chat. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer wieder mal was reinwerfen und das ist auch schon ganz schön viel. Also wisst ihr, wie ich WhatsApp nutze? Ich gehe einmal, also nicht einmal in der Woche oder so, sondern so unregelmäßig oder auch gelegentlich vielleicht, also häufig bis unhäufig durch meine Chats durch und lösche Nachrichten, die nicht mehr relevant sind für mich. Ja, es ist ja oft so, dass man Nachrichten kriegt, die mit irgendwelchen Sachen verbunden sind, wo man dran denken will, Aufgaben, keine Ahnung. Mhm. Die lasse ich dann da und wenn es nicht mehr relevant ist, lösche ich es. Genau, das kannst du ja für dich machen. Was für ein Aufwand. Aber das sollte man eigentlich auch machen. Das ist so ein bisschen wie zu Hause Staubwischen. Ist im Prinzip schon, da hast du schon recht. Ja. Was sind die Alternative? Dass sich das Ding volllädt und dein Handy ist irgendwann bis zum Getno. So ist das eigentlich angedacht, ja. Oder du hast halt wirklich, dass du sagst, ach komm, alles, was älter als eine Woche ist, wie du sagst, oder ein Monat, kann gelöscht werden. Hm. So mache ich das mit einigen meiner E-Mail-Postfächer. Oder besser gesagt, ich habe ein E-Mail-Postfach und da habe ich aber verschiedene Unterordner angelegt. Und einige davon habe ich eben so konfiguriert, dass wenn die Nachricht da drin länger als, dass ich irgendwie ein, zwei oder drei Monate ist, dann wird es automatisch gelöscht. Zum Beispiel der Papierkorb. Mhm. Alles, was da drin landet, das oder ein Spam-Ordner, nach 30 Tagen, paff, weg. Also siehst du, beruflich bin ich ein großer Gegner von die E-Mail als To-Do-Liste. Bin ein großer Gegner von. Da gibt's andere also Tools, da versuche ich das Inbox-Zero zu verfolgen. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe in einer Mail habe, dann übernehme ich die in ein Aufgabensystem. Hm. Und, genau, und dann brauchst du Mails raus. Ja. Ich habe auch tatsächlich lediglich 37 E-Mails in meinem beruflichen Postfach drin. Seit 2019 oder so. Okay. In meiner Inbox. Ne? Also bei die restlichen Mails liegen ja irgendwie in Archiven, ne? Aber da die sind ja. Deswegen kommst du immer zu spät zur Podcast-Aufzeichnung. Nee, ich rede ja von meinem beruflichen E-Mails. Also, nein, aber wir hatten auch mal einen Kollegen, der hat immer aufgeräumt. Also wenn der in Urlaub gegangen ist, war sein Posteingang und Ausgang alles leer, nichts mehr da. Ja. Der hat wahrscheinlich auch so nach dem Motto gearbeitet. So, ich Marc, weil du sagst Urlaub. Ich habe neulich eine Mail beruflich verschickt an jemanden und da kam dann eine Mail zurück. Und da stand ja Abwesenheitsnotiz. Ne? Ich bin nicht da und wenn es relevant ist, dann schick mir bitte nach 2 Wochen, also in den 2 Wochen, wenn ich wieder noch da mal bin, nochmal eine Mail. Mhm. Ne? Gute Vorgehensweise. Mhm. Von Tim Ferriss übrigens auch so empfohlen. Aha. Den wir alle kennen. Den ich sehr empfehlen kann. Googelt den einfach mal, Tim Ferriss. Bekannt für The 4-Hour Workweek, The 4-Hour Work Buddy, The 4-Hour Buddy oder so. Ja, und auch sonst ein cooler Dude. Aber den Klingeltönen. Also deine Theorie ist, dass Klingelton-Individualisierung kein Thema mehr ist. Ja. Also die meisten, also wir haben jetzt, wir drei haben individuelle, drei unterschiedliche Klingeltöne. Das finde ich toll. Ja. Aber in der Mehrheit, wenn man sich so umguckt in seinem Bekanntenkreis, also oder auf der Straße so rumläuft, wenn das Telefon klingelt, dann es klingelt irgendwo ein Telefon und 5 Leute greifen in ihre Tasche. Weil die alle die Standard-Klingeltöne haben. Ne? Warum hast du dich für diesen Klingelton entschieden, den du hast, dieses altmodische Telefon-Klingeln? Ich glaube, ich habe einen Hang zu diesem Retro-Style. Ja, okay. Okay, ja, nachvollziehbar. Ja. Oder vielleicht war ich auch einfach zu genervt von dieser Überindividualisierung in den 90ern eben, dieses Jamba-Zeug. Und dachte dann so, ach, wäre doch schön, mal wieder einen klassischen Klingelton zu haben. Wer hat denn Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding? Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Wie kamst du, Stefan, auf deinen Klingelton? Der war beim Handy dabei. Also, den habe ich einfach ausgewählt. Also, du hast schon die angehört? Ich habe schon durchgeguckt. Durch alle 50 Klingeltöne durchgeguckt? Nee, ach Quatsch, so viel sind es nicht. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da war immer von Sony der Klingelton sehr populär und den hört man kaum noch, finde ich. Für dich als Sony ist das ja genau richtig gewesen. Richtig. Ich muss dazu sagen, also ich habe eine Zeit lang sehr viel Sony-Handys gehabt und das stimmt. Irgendwann nicht mehr, weil immer die Knöpfe kaputt gegangen sind. Weil immer derselbe Klingelton drauf war. Nee, das nicht. Siehste, ich bin zu meinem Klingelton gekommen, weil ich wollte, dass mein Telefonklingeln sich in die Umwelt einbettet, so, ohne als Störgeräusch wahrgenommen zu werden. Und deswegen hatte ich mich für dieses Vogelzwitschern entschieden. und habe mich dann ganz bewusst für einen Zaunkönig entschieden, weil der nicht so verbreitet ist. Hätte ich jetzt einen Blaumeisenpiepen gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht unterscheiden können, ist es jetzt mein Handy oder eine Blaumeise. Ist aber schlecht hier am Park. Weil das ein V, ne? Wählen sollen. Genau. So eine blökende Ziege. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Ja, auch eine Idee. Nee, ich will ja keine Aufmerksamkeit erzeugen. Es ist tatsächlich so, dass Leute das teilweise gar nicht mitkriegen, dass mein Handy klingelt. Nur im Büroumfeld, weil dann schon ungewöhnlich, dass man einen Vogel zwitschert. Ja, ja. Und an der Stelle nochmal der Gag von einer vergangenen Folge. René ist halt gut zu Vögeln. So, ja. Dann. Da war noch ein weiteres Thema, wie ich gerade sehe. Guck doch mal auf meine Notizen. Ja. Ich liebe es, wenn du deine Notizen dabei hast. Berliner wurden nicht in Brandenburg geimpft. Weil er Berliner ist. Skandal. Ganz genau. Da ist doch so ein Smiley in deinen Notizen dahinter. Das ist übrigens kein Smiley. Das ist so dieses Flush, dieses erstaunte Gesicht. Ja, so, ist doch ein Smiley. Nein, das ist ein Emoji. Ach ja, Emoji, ja, sorry. Ja. Für mich als Kind aus den 80ern ist alles, was gelb, rund und Smiley, Gesicht hat, ist ein Smiley. Fertig. Habt ihr auch mal das Problem, dass ihr bei WhatsApp manchmal gar nicht erkennt, was ist das jetzt für ein Smiley? Was soll er jetzt ausdrücken? Noch habe ich dieses Problem nicht, aber gebt mir noch 2-3 Jahre. Was, ihr wisst nicht, doch, das kenne ich auch, das Problem. Dieser Affen-Smiley, wo die Hände so vom Gesicht sind. Ja. Ich hatte mal bekommen im Geschäft, im beruflichen Bereich von einer Kundin, ein Smiley, wo der Mund eine 9 ist, also Doppelpunkt minus 9, was aussieht wie so eine Zunge, die sich über die Lippen leckt. Ach so. Ne? Und ich habe das halt echt erst so, dachte so, okay. Ah, ganz anders gemeint. Ja, ist ein Nacktfoto zurückgeschickt. Ja, das Ding ist, ich habe es dann rausgefunden, sie hat einfach vergessen, Shift zu drücken, und weil das ist ja die Klammer zu auf der 9. Ach so, ja. Das konnte ich mir dann herleiten, dass das wahrscheinlich nicht so gemeint war. Ja. Wir schwiffen ab. Genau. Also, in Brandenburg. Ein Bekannter von mir wollte sich gerade impfen lassen, so spontan, und war eben in Brandenburg. Mhm. Und genau wie wir das hier in Berlin kennt, man braucht mittlerweile keine Termine mehr, sondern da ist irgendwo so ein Impfzentrum, gehst du einfach hin, sagst, hallo, hier bin ich, hier sind meine Unterlagen etc. Und die haben ihn wirklich weggeschickt mit der Begründung, du bist kein Brandenburger, du bist der Berliner, lass dich hier Felix da impfen, verpiss dich. Mhm. Und ich halte das für mäßig skandalös. Ich kenne umgekehrte Fälle, wo sich Brandenburger in Berlin impfen lassen haben. Und das hat funktioniert. Ja, weil es in Berlin nämlich die Möglichkeit gibt, oder zumindest gab, sich ja komplett anonym impfen zu lassen. Ach so. Anonym? Ja. Was konnte man machen? Ja, sicher. Denn da haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, dass es doch da diese 2-3 diese Veranstaltung. Echt? Und dort konnte man auch anonym. Ja. Wofür ich noch gesagt habe, dann kann ich mir doch da meine Dritt-, Viert- und Fünft-Impfung irgendwie folgenden Tagen irgendwie holen. Wenn das immer komplett anonym ist. Ja, ich habe lange schon keinen Schüttelfrost gehabt. Da wird mal Zeit für eine neue Impfung. Genau. Ja. Wie heißen eigentlich Leute, die Werbung machen für das Impfen? Influencer, genau, würde ich auch sagen. Oh Gott, das Niveau. Aber wir haben nachher noch ein Witzbattle. Also schon mal ein guter Teaser. Übrigens, wenn ich es lustig finde, lache ich. Ja. Nur, dass er Bescheid ist. Ich habe nichts gehört. Gut. Nein, da fällt mir ein, in dem Zusammenhang, dann wundert es mich auch nicht, dass irgendwie anscheinend Unstimmigkeiten über die Anzahl der Geimpften herrscht. Ja. Also ich musste meine Krankenkassenkarte abgeben beim Impfen. Es sollte doch dann bekannt sein. Der muss abgerechnet werden irgendwie. Nee, klar. Und damit sollte doch klar sein, wer geimpft ist. Also der Arzt wird doch sicherlich dafür bezahlt, oder? Das ist mir ein Rätsel. Wer weiß, was du da verpasst kriegst. Das ist bestimmt die Placebo-Gruppe. Am nächsten Tag beim Blutschwein hatte ich blaues Blut. Aber ist egal. Wer weiß, was hat. Und die hatten erhöhten Zuckerspiegel beim Blut nach der Impfung. Nein. Ja, so ist das halt. Kochsalzlösung. Und er hat sich dann sozusagen woanders impfen lassen. Er musste ja. Sie haben ihn wirklich weggeschickt und dann gesagt, nee, du kommst hier nicht rein. Habe ich gar nicht mein Bild online gesehen. Ach herrje, na dann ist es keine Meldung dann wert gewesen. Dann ist kein Skandal gewesen. Wenn es bei Bild online nicht war, beim Leitmedium der Bundesrepublik. Ja. Stefan, Heimatland. Schäme und wir müssen leider nochmal mit Marc schimpfen, denn er hat die Post vergessen. Er hat die Post vergessen mitzubringen von... Die Postkarte von Michael Müller. Von unserem regierenden Bürgermeister. Wollte ich doch hier verlesen. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Genau, wir können ja mal kurz was anderes machen. Ich kann dir in der Zwischenzeit die nochmal raussuchen. Ja, und dann ist ja ein Standard. Ja, dann kommt jetzt der Witzbattle. Nein. Natürlich nicht. Die Information wird nachgereicht. Genau, ja, und haben unseren Praktikanten losgeschickt, den Brief. Wir können ja mal sagen, worum es dabei geht. Wie? Ja, es ist ja Achso, genau. Geht es da ums Impfen oder um die Wahl? Gibt ja zwei Möglichkeiten. Dann geht es ums Impfen. Es geht ums Impfen. Okay. Ich habe nämlich die Postkarte auch gesehen, aber nicht gelesen, weil ich dachte, sie wird heute, wie es medial angekündigt wurde, in diesem Podcast verlesen. Hast du wieder angespielt? Ich werde mal schnell Herrn Müller anrufen und sagen, dass das heute wohl nichts mehr wird. Michi. Mit der Vorlesung. Ja. So, aber Marc kümmert sich drum. Und wir können schon sagen, dann kommen wir gleich zu dieser Location, wo wir sind, nämlich zum Park am Gleisdreieck. Und werden euch gleich interessante Infos dazu näher bringen. Ich bin zum ersten Mal hier, muss ich dazu sagen. Hm. Ich kannte diesen Park nicht, nur vom Namen her und wusste schon, dass viele immer hier sind. Und das ist wirklich ein riesen Gelände, muss man einfach sagen. Oder? Wir sind jetzt, glaube ich, gefühlt eine Stunde gelaufen. Ich habe so viel Kalorien verbraucht heute schon. Also ich wette, du wirst ja gleich was zur Ausdehnung des Parks sagen. Aber ja, wir hatten schon festgestellt, also ich kenne einen anderen Gleisdreieckpark als Marc zum Beispiel. Marc ist mehr so in Nordgefilde unterwegs, ich kenne mehr das Südgefilde. Ich kenne beide Gefilde. Aber bei mir steht eigentlich nur Ost und West. Wie kommt der jetzt auf Süd und Nord? Warte, weil ich dir, warte mal, ich check mal eben. Kreuzberg. Unterteilt in... Es gibt Ost drei. Und West, ja. Aber eigentlich ist es eher Nord und Süd, ja. Mit Ost und West hat das gar nichts zu tun. Das steht aber hier. Das war Quatsch. Kann ich hier, guck mal, doch hier. Fake News. Also, die Grenze, wir sind jetzt tatsächlich noch im Kreuzberger Teil. Ja. Wenn wir weiter nach Süden laufen, dann sind wir im, guck hier, die Grenze zwischen Kreuzberg und Schöneberg, Tempelhof Schöneberg, ja, geht genau an der Yorkstraße. Ja, Yorkstraße ist offenbar die Grenze zwischen Kreuzberg und Tempelhof Schöneberg. Hm, oder Friedrichshain-Kreuzberg, um es der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Ja. Was macht die Post? Nicht gefunden. Okay, wir reichen es nach. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Das passiert, wir sind live. Wir werden noch eine Gegendarstellung schreiben. Genau. Und die nächste Sendung wieder zu zweit. Bis dahin habt ihr eh schon gewählt, bis ihr erfahrt, was in dieser Karte drin stand. Genau. Ist dann auch egal. Ich bin sogar geflogen. Es geht ums Impfen. Ja, es geht ums Impfen und dass wir das alle toll gemacht haben. Das wieder so ein Motivationsschreiben. Ja, ja, genau. Der richtig. Park am Gleisdreieck, muss man ja sagen. Ne? Der Gleisdreieckpark, Park am Gleisdreieck, mitten in Berlin. Und er ist noch relativ jung. Richtig, denn den gibt es erst seit 2013. Und vorher war hier einfach eine riesen Brachfläche. Wir haben schon gesagt, vermutlich altes Bahngelände. Nicht nur vermutlich, sondern ganz definitiv. Ganz genau. Und es war nicht zugänglich. Und der Hammer ist, dieses Bahngelände erstreckt sich vom Südkreuz bis zum Potsdamer Platz. Genau, also das Historische, davon ist ja nicht mehr viel zu sehen. Potsdamer Platz sieht man nur noch diesen grünen Streifen und der verwandelt sich Richtung Süden dann eben in diesen Parkgleisdreieck, wird dann noch weiter Richtung Süden immer mehr zu so Brachgelände wieder, so Schienen im Wald und wird dann zum Südgelände und da ist, glaube ich, dann auch schon fast... Das ist darunter noch, da ist ja schon Schicht im Schacht. Genau, also man sieht halt an vielen Stellen noch so alte Gleise. Und überall, was ich sehr schön finde, das sehen wir jetzt auch hier, wo wir sitzen auf unserer Bank, in den Grünflächen sind halt diese alten, ja, wie sagt man, Schottersteine? Nee, sind das Schottersteine? Ja, das sind Schottersteine, genau. Würde ich auch Also es sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich. Ne? Ist eine coole Idee, das so verwertet zu haben. Und René hat ja schon gesagt, Bahnstrecke, Potsdamer Platz, Südkreuz, hat man daneben natürlich modern neu gebaut, ne? Wo jetzt die ICEs über die Nord-Süd-Strecke fahren. Und der fliegt drin. Heute ist ja nicht viel Verkehr. Ja, weil die Bahn streckt ja heute. Aber ich bin heute schon S-Bahn gefahren und die war leer. Das war gut. Na? Ja, besonders vorne im Fahrerhäuschen. Nee, ich bin gefahren, genau. Ja. Also, nochmal zur Fläche. Habt ihr ja schon gesagt, er ist riesig. 31,5 Hektar. Diese nackten Fakten, glaube ich, sind weniger spannend. Die Frage ist, wie groß war das Tempelhofer Feld? Hat man da noch die Vergleichszahl im Kopf? Ich habe es gerade auf der Karte gesehen. Ich glaube, von der Ausdehnung her ist dieses Gelände schon größer als das Tempelhofer Feld. Ja. Aber natürlich auch deutlich schmaler. Ne? Guck mal, hier ist das... Na, anders. Oh, nee, warte mal. Okay, da könnte man sich täuschen. Nee, das... Guck mal, das ist das Tempelhofer Feld. Ja. Das geht von hier bis hier. Und hier drüben haben wir von hier. Ja, aber kannst du ja mal die Zahl raussuchen? Die ist in unseren Notizen drin. Die du vor den Händen hältst. Im Archiv. Musst du mal gucken. Genau. Und es gibt, so wie ich das verstanden habe, gibt es drei Parks, woraus das Ding besteht: einmal aus dem Ostpark in Kreuzberg, den es seit 2011 gibt, was auch sehr kurios ist. Weil der wurde ja erst 2013 eröffnet eigentlich. Warum gibt es diesen Park? Der wurde dann integriert wahrscheinlich, ne? so gehe ich mal von aus. Ach, 17 Hektar groß. Die mit Ost das wurde hier in Etappen erschlossen und erbaut. Genau, aber das war der erste Park, der hier schon existierte. 2013 kam dann der Westpark in Kreuzberg dazu mit 9 Hektar, also halb so groß. Ich würde behaupten, dass das Ost und West sich an den Gleisen trennt. Ne? Dass das hier der Westpark ist und das ist der Ostpark. Als Orientierung. Ja. Der Ostpark ist ja der, wo das Museum, Technikmuseum ist. Genau, das gibt es ja auch noch. Ne? Und der dritte Park ist der Dora-Dunker-Park. Oder auch ehemals Flaschenhalspark. Achso, der ist im Schöneberg. Süden. Ja, der ist im Süden. Der ist schon in Schöneberg und den gibt es seit 2014, also ein Jahr später. Und der ist auch nur 5,5 Hektar, also ein bisschen kleiner. Ne? Also das Ganze ist ziemlich urban hier und eine schöne Riesenfreifläche halt. Ne? Also ein Freiraum, der verschiedenartig gestaltet ist. Also wir haben quasi ein Outdoor-Fitnessstudio gesehen, könnte man so sagen. Wir haben Poolanlagen gesehen, wir haben Basketballanlagen gesehen. Okay. Tischtennisplatte und es Skater, gibt Trampolins. Jogger. Ne? Ja. Also Picknickanlagen, also riesen gut gemähte Grünflächen, Rasenflächen. Ne? Für Technikbegeisterte gibt es das Technikmuseum, genau. Ein Muss. Und in der Beschreibung steht, Technikbegeisterte machen den Park zum Hotspot zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. Nein, das sind nicht die Technikbegeisterten, sondern Technikbegeisterte ist nur Teil der Aufzählung der Personengruppen. Ja. Das ist nur ein Teil davon gewesen. Ach so, die Nutzungsmöglichkeiten sind damit gemeint, genau. Ja, ja, also sie wollen damit eigentlich nur sagen, dieser Park hat für jeden was zu bieten. Ja. Es gibt eben große Grünflächen, große Wiesen, es gibt viel Natur, viele unterschiedliche Pflanzen, die so ein bisschen in diesen urbanen Charakter der stillgelegten Gleise irgendwie eingebettet sind. Es gibt viele Sportmöglichkeiten, viel Kultur passiert hier auch. Und das ist alles möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das Ganze hier derart gestaltet wurde, dass die Anwohnerinnen von Beginn an in einem intensiven Dialogprozess an der Parkplanung und Gestaltung beteiligt waren. Ja. Das geschieht bis heute so. Das heißt, die umliegenden, also die ganzen Anwohner aus den umliegenden Häusern, die sind organisiert. Muss ich mal direkt gucken, wie das hier heißt. Die sind richtig organisiert. Warte mal. Irgend so ein Verein oder irgendwas. Ich lese das einfach mal vor, das ist, glaube ich, einfacher. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Parks begleitet seit Anfang 2015 der im Dezember 2014 erstmals erwähnt gewählte Nutzerinnenbeirat. Ah. Er setzt die Beteiligung der Bürger aus der Planungszeit fort und besteht aus 10 Vertretern der Bürger, Anrainer und wichtigen Akteuren aus Kleingarten, Rosendorfgarten, also verschiedene Projekte innerhalb des Parks am Gleisdreieck und angrenzenden Quartieren, Vertreter der Verwaltung und der Grün Berlin GmbH, die das damals hier irgendwie alles umgebaut hat. In den Sitzungen dieses Beirats werden aktuelle Themen, die zukünftige Entwicklung des Parks, auftretende Konflikte und Lösungsmöglichkeiten erörtert sowie nachhaltige Regelungen gesucht. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie viele andere Sachen, dass der Bezirk gesagt hat, oh, wir bauen noch mal einen Park, stellen das Ding hin und gut ist, sondern hier wird aktiv weiter dran mitgearbeitet. Mhm. Und dadurch ist sichergestellt, dass auch wirklich jemand, oder besser gesagt eine größere Gruppe an Menschen und Interessenvereinigungen Interesse an diesem Park hat. Ja. Andere viele Sachen, Parkanlagen, die gebaut wurden, die wurden einmal hingestellt und dann hat sich kaum noch jemand drum gekümmert. Ist irgendwie verwahrlost und genau das wollte man hier offensichtlich vermeiden. Außerdem ist es natürlich auch schön, wenn man als Anrainer, als Anwohner hiermit einbezogen wird, weil es gibt natürlich auch entsprechende Lärmbelästigung durch die vielen kulturellen Veranstaltungen. Ja. Und man möchte als Anwohner natürlich, wenn man nach Hause kommt und hier durch den Park geht, nicht durch Müllberge wandern etc. Und das scheint alles, also dieses ganze Konzept scheint irgendwie aufzugehen. Deswegen finde ich das in besonderer Weise hervorhebenswert. Aber man würde schon sagen, ne, das ist ja kein touristischer Hotspot, sondern das ist tatsächlich was für Berliner. Bist du dir da sicher? Sowohl als auch. Ja. Echt? Denke ich auch. Also was würde mich als Touristiker, würde ich gerade sagen, als Tourist natürlich, als Tourist herziehen? Hier gibt es jetzt keine Sehenswürdigkeiten, hier kann man schön flanieren, das steht außer Frage. Sehen und gesehen werden. Ja. Aber da würde ich doch eher ins Zentrum gehen. Das Schöne ist, hier ist man gar nicht so weit weg vom Zentrum. Das ist so typisch Berlin. Du bist mitten in der Stadt, im urbanen Umfeld und trotzdem hast du hier eine richtig schöne, große Oase. Wobei groß, das denke ich, sollten wir auch nochmal genau sagen. Wir haben jetzt schon erzählt, Ost-West, Nord-Süd. Mhm. Der Park am Gleisdreieck ist sehr weit in die Länge gezogen, von Norden nach Süden, aber er ist dabei sehr schmal. Mhm. Es gibt einen schmalen Streifen auf der östlichen und einen weiteren schmalen Streifen auf der westlichen Seite. Aber hauptsächlich erstreckt er sich in nord-südlicher Richtung. Genau, aber man kann wirklich eine Weile laufen hier, ne? So ging es uns ja auch. Und du hast ja vorhin gesagt, wenn man sich jetzt so umguckt, also ich finde auch, dass der Park eigentlich recht sauber ist. Mhm. Ich habe dazu gelesen, dass das Müllproblem trotzdem existiert, aber es werden regelmäßig so eine Müllsammelaktion gemacht. Genau, von den Privatleuten halt, irgendwie auch organisiert. Ja. Also das muss man sagen, das gefällt mir gut. Klar, hier ist hin und wieder mal was beschmiert, die Mülltonnen und so. Beschmiert? Einmal. Hallo? Ja. Das ist Street Art. Das ist Kunst, okay, das soll so sein, verstehe. Es gibt im Übrigen, ja, haben wir weiter vorne, weiter nördlich gesehen, eine wirklich nicht kleine Fläche am Bahngelände, die explizit ausgewiesen ist für Graffiti-Künstler. Ja. Dort können die sich austoben. 24 bis 25 Stunden am Tag, wenn sie wollen. Aber da war gerade nichts los, weil die Wand war schon voll. Ja, das Fachwort wäre übrigens eine Wall of Fame. Ne? Wall of Fame? Das sind öffentlich zugängliche Graffiti-Flächen. Was für ein Wortspiel. Ja. Ja. Ja, was ich auch cool fand, weil du ja gesagt hast, mit Bürgerbeteiligung und so wie er entstanden ist, der Park, er hat mehrere Auszeichnungen bekommen. Mhm. Was etliche, auch sehr interessant ist, nämlich den, zum Beispiel den Architekturpreis Berlin 2013. Hall of Fame, möchte ich mich korrigieren. Die Hall of Fame, ja, das macht mehr Sinn. Ne? Den Sonderpreis für deutschen Städtebau 2014 und den deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2015. Also gleich mehrere Auszeichnungen für so einen Park, ist das doch schon was Besonderes, glaube ich. Ja. Ne? Es ist für uns vielleicht nicht so einfach, für euch Hörer rüberzubringen, was das den besonderen Flair dieses Parks ausmacht. Das heißt, wir können hier nicht auf den Punkt kommunizieren, warum wir glauben, dass er diese Auszeichnung verdient hätte. Mhm. Deswegen unser Appell natürlich an euch, kommt her, schaut euch den Quatsch hier selber an. Genau. Raus aus der Buchte. Nicht immer nur auf der Couch sitzen und Podcast hören. Ihr könnt den Podcast auch hören, wenn ihr euch auf den Weg hierher macht. Auf eine Bank setzt hier zum Beispiel, so wie wir, ne? Und letztendlich, es ist ja nicht die erste Location, die wir euch vorstellen, der erste Park in Berlin, aber ich glaube, mit eines der schönsten, den wir bis jetzt gesehen haben, also auch von den Möglichkeiten. Ne? Man muss aber dazu, oh, René schnauft, okay, er sieht das vielleicht nicht ganz so. Ja, das ist Äpfel mit Birnen vielleicht verglichen, weil wenn ich mal Gärten der Welt, ein gutes Thema, ne, ist zum Beispiel auch ein Garten, der mir einfällt, wenn es um Gärten und Parkanlagen in Berlin geht, ist ja ein völlig anderes Kaliber, aber auf seine Art und Weise halt auch einzigartig. Sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Ja. Ja, vielleicht ist es Görlitzer auch schwierig. Görlitzer Park ist vielleicht auch wieder ein anderer Vergleich. Also, Görlitzer Park ist mit Sicherheit sehr schön, aber man muss sich die Menschen wegdenken. Genau, richtig. Und hier sind heute, also wir sind sehr vielen Menschen begegnet, aber jetzt, wo wir hier sitzen, ist es so ein bisschen abgelegen, ein bisschen ruhiger, die Sonne geht gerade unter, es ist... Oh Gott, Stefan kriegt gleich Gefühle, auf sind wir richtig fertig. Werden, genau. Und apropos Bank, es gibt hier eine Art Mitmachbank, Dialogbank, denn bis Ende 2021 werden dort Mitmachaktionen entwickelt für diesen Park. Das hier ist auch gerade eine Mitmachbank, auf der wir sitzen. Richtig, weil wir machen mit beim Podcast. René, Marc guckt hier ganz ungläubig, was ist los? Ich möchte immer noch, dass ihr mich rettet aus diesem furchtbaren Podcast. Kannst du mal nochmal festziehen? Nachziehen, die Strippe nachziehen. Genau. Hier ist Seil nachziehen. Wo ist das? Ja, habt ihr noch was zu den Eindrücken aus diesem tollen Park wiederzugeben? Also Marc hat ja die Idee gehabt, hierher zu gehen. René wollte eigentlich auch mit, weil er kannte das schon. Ne? Nur ich war hier, wie gesagt, noch nie. Und also ich glaube, ich kann es verstehen, warum Marc unbedingt hierher wollte. Was mich hier am meisten begeistert, ist tatsächlich das, was ich nachvollziehen kann, nämlich, dass sich in den Jahren und Jahrzehnten, wo das hier eine Brache war, sich eine einzigartige Pflanzen- und Tiervielfalt irgendwie entwickelt haben soll. Wir sitzen hier gerade neben einem üppigen, was ist das, Birkenhain. das sieht wirklich echt toll aus. Mhm. Auf der anderen Seite hast du, wie gesagt, so eine Gleisbetten. Gräserlandschaft, die aus so einem Gleisbett, so einem improvisierten irgendwie herauskommt. Das sieht einfach hier klasse aus. Hier konnte sich die Natur entfalten. Das sind nur zwei der vielen Gesichter, die dieser Park hat. Und das fasziniert mich eben. Mhm. Also ich glaube, wenn man gern fotografiert, findet man auch das eine oder andere exotische Motiv. Also gerade diese Gleise, die hier mitten durch den Wald gehen, die haben doch Fotomotivcharakter. Ja, unbedingt. Ja. Und eins haben wir noch gar nicht gesagt, Gleisdreieck. Da fällt doch dem Berliner Nahverkehrsspezialisten ein, dass es hier doch auch einen U-Bahnhof gibt, wo gleich drei Linien halten. Ja, wir beide sind mit einer verschiedenen gekommen. Genau. Marc hätte eigentlich das Trio voll machen müssen und wäre mit der dritten gekommen. Aber ich bin natürlich umweltbewusst mit dem Fahrrad U2. Gekommen. Genau. Und das Besondere ist, wenn man sich das mal anguckt, das sind ja echte 90-Grad-Kurven, die U-Bahn da drehen. Auf einer Hochstrecke. Das sind schon, genau, auf der Hochbahn. Das ist schon, glaube ich, auch was Besonderes. Ne? Also ich bin ja kein Bahnfan, nicht so doll wie Stefan, aber das sieht wirklich toll aus. Siehst du? Und wir haben auch geguckt, es gibt in Berlin ja auch die einzigartige Situation, dass eine U-Bahn durch ein Wohnhaus durchfährt. Ja, haben wir auch. Und wir haben die Stelle hier auch tatsächlich identifiziert. Und es war die U1, ne? Es war die U1. Im Norden des Parks. Da kommt der nächste zu. Ich weiß nicht, ob das so Berlin-exklusiv ist, aber das heißt ja eigentlich U-Bahn. Das heißt U-Bahn für Untergrundbahn und S-Bahn für Schnellbahn. Stadtbahn. So, schnell. Ursprünglich hieß es Schnellbahn, heute vielleicht Stadtbahn. Aber U eben für Untergrundbahn. Na, jedenfalls in Berlin fährt die U-Bahn auf etlichen Strecken eben oberirdisch, auf sogenannten Viadukten in 15 Metern Höhe durch die Stadt. Also nur, dass man mal eine Vorstellung davon entwickelt, wie es hier aussehen könnte. Was soll eine Untergrundbahn, die eigentlich unten fährt, wie soll die durch ein Haus fahren? Ja. Also die fährt, stimmt, wie gesagt, auf den 10, beim Gleisdreieck in 10 und 15 Meter Höhe. Also es ist ja so ein gekreuzter Bahnhof. Es ist nicht mehr ein Gleisdreieck, wie es tatsächlich früher mal war. Ja, die Bezeichnung früher, ja. Ja, ganz genau. Aber das ist hat man mal umgebaut. Späten 19. Jahrhundert war es. Da waren die Gleise tatsächlich in so einem Dreieck angeordnet. Aber dann gab es da einige Unfälle und deswegen hat man gesagt, okay, man baut das irgendwie anders. Und hat da jetzt eben so einen Kreuzbahnhof hingesetzt und die unteren Gleise eben in 10 Metern Höhe, die oberen in 15 Meter Höhe. Oh. Und deswegen kann man da in ein Wohnzimmer rein und wieder rausfahren. Aber was mich mal interessieren würde, wenn das früher Bahngelände war, bis wann war denn das Bahngelände? Kannst du das noch herausfinden? Also, und was ist sozusagen... Fragt mich und redet weiter. Ja, du suchst ja noch. Ich hab's doch hier zu stehen. Und was ist sozusagen vorher hier mit diesem Park passiert, wo es diese Brachfläche war? Das war halt auch zu Wende, also zur Teilung Berlins auch schon so? Oder war es hier anderwärtig dann? Das kann ich so detailliert jetzt nicht wiedergeben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es eine Website gibt von der Grün Berlin GmbH, die das Ganze hier gebaut und hauptsächlich bewirtschaftet. Und darüber hinaus gibt es einen umfangreichen Wikipedia-Artikel auch zur Geschichte vom Gleisdreieck. Da könnt ihr das en Detail dann nachlesen. Was ich dazu jetzt beitragen kann, ist, dass dieser ganze Park im Gleisdreieck und das Gleisdreieck selber... das basiert auf einem Gelände des 1875 gebauten Dresdner Bahnhofs. Mhm. Es ist ja die Dresdner Bahn, die hier lang fliegt. Genau, das wurde allerdings dann 1882 geschlossen und sukzessive abgebaut. Mhm. Und auf dieser dort durch frei gewordenen Fläche wurde dann das Gleisdreieck errichtet. Und bis 1912 gab es tatsächlich irgendwie diese Dreieckskonstellation. Dann wurde das, wie gesagt, alles umgebaut. Und dann kam tatsächlich der Mauerbau, der dafür gesorgt hat, dass die U-Bahn an dem Bahnhof Gleisdreieck halten mussten. Mhm. Und ich nehme mal an, das ist tatsächlich ein Stück Gelände zwischen diesem alten Bahnhof oder zwischen dem Bahnhof Gleisdreieck und dem ehemaligen Ostteil der Stadt, wo diese Brache entstand. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wenn ich das direkt überlege. Nee, wir sind ja südlich jetzt vom Gleisdreieck. Naja, da war ja die Mauer gar nicht. Aber wir haben gesagt, Friedrichshain-Kreuzberg, und das muss ja zur Teilung getrennt worden sein. Nein, aber das ist ja wir, also der Gleisdreieckpark liegt komplett im ehemaligen Westberlin. Ja, ach so, okay. Man könnte dem nicht mal jetzt grenznähern. Guck mal, was wir hier für Natur sehen. Oh, ein Fuchs schleicht hier gerade in 5 Metern Entfernung an uns vorbei. Mach mal Foto. mach mal ein Foto. Er wittert Beute. Ja, ich weiß also nicht, er sah eher so aus, als ob er gerade gesoffen oder gefressen hätte. Da haben wir Glück gehabt. Auf dem Weg zu seinem Bau zu sein. Marc verfolgt ihn jetzt. Ja. Ja, interessant, ne? Das ist natürlich auch mal krass. Ein Fuchs im Podcast. Schön ist auch, wie ich immer weiter gesprochen habe und mich immer weiter vom Mikrofon entfernt habe. Ihr habt bestimmt nichts mitgekriegt, aber seid versichert, ich habe dem Fuchs nichts getan, er mir auch nicht. Er ist weg und wir können weitermachen. Ja. Okay. Ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, also war jetzt, also dass er jetzt einfach quer rüber lief und wir sitzen hier, schon ungewöhnlich. Aber selbst in Marzahn-Hellersdorf habe ich schon Füchse auf der Straße spazieren sehen. Ja. Ich auch, ja. Aber an der Stelle mal ein Gruß an die Influencerin Kupferfuchs. Fällt mir gerade so ein, weil die ganz nett ist. Ah, das ist cool. Wenn die nett ist, ist cool. Ja. Was? Menschen. Menschen. Komische Menschen. Warum ist der 3 Zentimeter an dem Fahrrad vorbei? Weil ich in Nähe gesucht hätten es nicht 30 Zentimeter sein können. Ja, so ist das. Warum hat er keine Maske getragen? Ja, wieso geht die Welt nicht unter? Was ist denn hier los? Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich glaube, wir sollten mal kurz durchatmen. Und aus diesem Grund spielen wir für euch jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten ein. Genau. Denn ich denke... genau. Stefan, wie könnt ihr uns eigentlich erreichen? Genau. Ja, sehr gut. Gute Frage, René. Deswegen hören wir uns jetzt die Kontaktmöglichkeiten an und sind gleich wieder hier am Park am Gleisdreieck. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ich zieh dich runter, Stefan. 5, 4. Marc auch noch. Hast du aufgeraucht? Na und? Riecht doch keiner. Na gut, genau. Ist ja kein Geruchsvorteil. Doch wir riechen es. Genau. Und Marc atmet nur. No. So. Herrlich. So, liebe Hörer und Hörerinnen. Liebe ZuhörerInnen. Wissen, liebe Wissenden. Genau. Weil ihr wisst jetzt, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ja, stimmt, genau. Liebe Wissen. Liebe Hörenden. Dinnen. Genau. Liebe Leute an den Empfangsgeräten und Empfangsgerätinnen. Wir kommen zum nächsten Thema. Ihr hört es schon raus und rausinnen. Mit voller Ironie. Sarkasmus und Zynismus schlägt mir entgegen. Ja. Warum heißt es eigentlich, heute haben wir festgestellt auf Arbeit, es heißt im Deutschen oft das und in anderen Sprachen oft die. Nee, der im Deutschen und die in anderen Sprachen. Also im Französischen. Die Sonne zum Beispiel ist in Deutsch weiblich und in anderen Sprachen? Männlich, le soleil. Richtig. Ja, also und umgekehrt auch, der Mond ist im Deutschen. Das ist doch einfach. Da ist, das hat es doch mit diesem E zu tun. Ob le oder ja, la. Aber ist doch auch mal interessant, warum das so ist. Wenn es auf E endet, ist es weiblich. Ja, da, ich will damit sagen, dass es dort anscheinend sprachliche oder wortkonstruktive. Und wie ist es in Englisch? The. Ja, da wird also unterschwellig in der Betonung. The oder the. Ja, genau. Aber passend dazu haben wir einen Artikel gefunden. Skandal. Es ist unglaublich. Der Genderwahn hat ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Er hat diesen Podcast und diese Podcastin erreicht. Ja, genau. Und zwar der Genderwahn geht weiter. Es soll jetzt neu buchstabiert werden. Das Alphabet soll neu buchstabiert werden, weil Anton, Bertha, Cäsar. Ist das korrekt? Das geht nicht. Fast. Achso, nein. Was war korrekt? Die Buchstaben? Die stimmen so halbwegs. Wie es jetzt ist. So, ich bin heute dafür da, um diese emotionale Story zu versachlichen. Ja? Deswegen möchte ich an der Stelle nicht vom Buchstabieralphabet reden. Ja, sondern? Sondern, wie es richtig heißt, Buchstabiertafel. Aha. Dazu gleich mehr. Oder, wie es in meiner sachlichen Sprache heißt, DIN 5009. Ah, okay. Also, es geht darum, tatsächlich, dass kein Spaß, die Presse hat recht, dass die Buchstabiertafeln sollen geändert werden von Namen, wie wir es kennen, auf Städte. Ja. So. Ich spule mal ganz weit zurück. Warum Buchstabiertafeln? mit der Erfindung des Telefons und dieser berauschenden Qualität der Telefone war es teilweise schwierig, fremde Wörter und schwer zu verstehende Wörter zu übermitteln. Und man dachte sich, pass auf, wir haben eine Idee. Ihr sagt das Wort einfach buchstabenweise. Mhm. So. A, B, C. Ja, und aber zwischen A und B und C, ne, kann man ja schnell verwechseln. Wir kennen das Problem heute noch. F und S, ne, ja, ist ja ein gutes Beispiel. So, das Ganze geschah um 1890 rum. Da gab es in Berlin ein Telefonbuch. Ja. Und in diesem Telefonbuch wurde eine Anweisung, ich sag mal überzogene Anweisung, abgedruckt. Eine sogenannte Buchstabiertafel, auf der drauf stand, wie man denn Worte zu buchstabieren hat. Ah, okay. Wir fangen an mit A wie 1. A wie 1? Ja. B wie? 2. Richtig. Ach so, früher hat man Zahlen gemacht. Es war tatsächlich so, dass das erste Buchstabieralphabet... Das ist ja viel einfacher. Also Z wie 26. Ja. Da hat man schnell festgestellt, nicht so sinnvoll, schlecht zu merken. Und die Idee war, man nimmt einfach Vornamen. Mhm. Das war um 1903 rum und da entstand das erste Buchstabieralphabet, das halt tatsächlich ausnahmslos aus... Ah, René hat ja Wikipedia ausgedruckt. Auf nee, ist nicht Wikipedia, Seiten. Weil Wikipedia ist ja nicht so ergiebig gewesen. Also. Und es heißt übrigens Buchstabiertafeln deswegen, weil diese Tafeln sogar an Telefonen dran waren. Auf der Rückseite. Ja, so, die GEMA-Gebühren zahlst du. Nicht wir. Ja, genau. Ja. Aber, nee, nicht man auf der Rückseite vom Telefon, das macht keinen Sinn. Am Telefon dran. Ja, okay. Aber damals war die Welt noch okay, fand ich. Naja, pass auf, es ging ja auch darum, bei diesen Buchstabierdingern, möglichst bekannte Namen zu nehmen. Ja. Wenn ich höre, weiß ich nicht, nehme mal ein Beispiel, Richard, dann wusste ich, auch wenn ich nur Richard verstehe, ah, Richard. Ja. Ja. Also meint er ein R. Ja, richtig, das war das Ziel gewesen. Ja. Das heißt, es ging nicht darum, irgendjemanden zu verletzen oder zu denunzieren, sondern es waren zeitgemäße Namen. Mhm. Ja. So, jetzt hat man relativ schnell festgestellt, und da haben wir ein gutes Beispiel, jetzt muss ich mal kurz sehen, welche Spalte das hier ist, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1922 hat man festgestellt, oder davor, dass Karl, was für den Buchstaben K steht, und Paul, was für den Buchstaben P steht, sich am Telefon unter Umständen sehr ähnlich anhört. Karl, Paul, ne? Aha, und hat gesagt, lass mal aus Paul Paula machen. Das heißt, auch da war die Motivation gewesen, der Phonetik entgegenzukommen. Unterschied. Es ging nicht um Männlein oder Weiblein, weil wenn ich durchgucke, wir haben weibliche Namen und männliche Namen, die sind hier wahrscheinlich auch nicht abgezählt. So, und jetzt geschah es an einem Tag, mir liegt die Meldung vor. Rostock, 22.03.1933. an das Postamt Rostock sagt, das ist eine schreibmaschinengeschriebene Nachricht, von einem, kann ich schon mal vorweggreifen, von einem Teilnehmer, das heißt von jemandem, der ein Telefon besaß. Mhm. Und der schrieb, an das Postamt in Rostock, in Mecklenburg, in Anbetracht des nationalen Umschwungs in Deutschland halte ich es für nicht mehr angebracht, die in der Buchstabiertabelle des Telefonbuchs aufgeführten jüdischen Namen wie David, Nathan, Samuel etc. noch länger beizubehalten. Ich nehme an, dass sich geeignete deutsche Namen finden lassen. Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe des Telefonbuchs meinen Vorschlag berücksichtigt zu sehen. So, das war 33. Das heißt, es war ein Teilnehmer und der hatte offenbar einen Sockenschuss, ne? Weil der hatte nicht geblickt, wofür diese Buchstaben eigentlich da sind. Ne? Gut, vielleicht, ich meine, wir wollen heute auch keinen Adolf als A haben. Ne? Das war eben, ging aus von einem normalen Bürger. Mhm. Das wurde dann irgendwie zweimal wegignoriert und landete aber auf einem Schreibtisch von einem, der das dann gesagt hat, okay. Das landete auf einem Schreibtisch von einem anderen Nazi. Sozusagen. Genau. Der Witz ist, Jakob war einer der Buchstaben, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, Jakob war, stand, glaube ich, fürs J, war einer der Buchstaben, die weg sollten. Ja, tatsächlich, Jakob. Und da schrieb ein Nazi, ich heiße ja auch Jakob. Also es gab Interessenskonflikte. Okay. Ne? Trotzdem hat sich das dann durchgesetzt und es wurden vom ursprünglichen Alphabet 13 Buchstaben ausgetauscht. Die Hälfte. Man muss dazu sagen, da waren auch Sachen bei, wie, warte, jetzt muss ich noch mal kurz in die Spalten gucken. 1934 kam nämlich das neue Telefonbuch raus. Aus Albert, was ja definitiv kein jüdischer Name ist, wurde Anton. Ne? Also ich will damit sagen, das waren jetzt nicht nur politisch angehauchte Sachen, obwohl es, ich habe Sachen gelesen, Da, die sagen dann, es wurde Anton genommen, weil Anton hier und irgendeine Nazi-Größe oder so. Keine Ahnung. Entzieht sich meiner Kenntnis, ob das wirklich ein reines Politikum war. Also ich weiß, dass andere Sachen gesetzt wurden, als teilweise als ursprünglich abgemacht. Ne? Zum Beispiel haben sie Karl ersetzt durch Kurfürst. Kurfürst. Ne? Nordpol, da wird der, also Nathan, das ist ja so der Klassiker, den wissen wir jetzt. Nathan, Nordpol und Dora wurde David. Interessanterweise ist Nordpol kein gängiger deutscher Vorname. Auch in anderen Sprachen ist er kein Vorname. Genau, aber da, ich hatte heute einen Bericht dazu gesehen noch, weil ich mich natürlich ein bisschen informieren wollte, um abzuklopfen, dass wir nicht zu viel Quatsch erzählen. Nein, Nordpol soll angeblich auch auf deutsche Sachen zurückzuführen sein, weil wir im Nordpol irgendwas toll finden. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist jetzt, das ist das Argumentativ, eben jetzt aber aus der Gegenwart, möchte ich mal behaupten. Genau. So, das ist alles schön und gut. 1934 also diese Buchstabiertabelle mit den neuen deutschen Namen. Und auch Friedrich wurde zum Beispiel ersetzt durch Fritz. Ne? Auch einigen Einkürzungen. Also da waren vielleicht mehrere Hände am Werk. Sowohl politisch Gesinnte als auch welche, die gesagt haben, wir müssen es ein bisschen optimieren. So, hat nicht lange angehalten. 1945, wir kennen die Story, hat sich da einiges geändert. Und, da wehte ein ganz anderer Wind. Da wehte dann plötzlich ein ganz anderer Wind, das ist gut formuliert. 1948 schlug sich dieser Wind dann auch in der Buchstabiertafel nieder, denn aus Bruno, das vorher ein Bertha war und zwischendurch nochmal ein Bernhard, wurde dann wieder Bertha. Aus Fritz wurde wieder Friedrich. Ja. Man nennt das auch gerne die Entnazifizierung des Buchstabieralphabets. Ne? Samuel kam zurück, was viele nicht wissen. Zacharias kam zurück. Ja, Zacharias kam zurück für Zeppelin. Ne? Trotzdem ist es so, beim Glücksrad, S wie? Siegfried. Ja, und das ist falsch. Es ist S wie Samuel. Tatsächlich, seit 1948 ist der offizielle Buchstabiername wieder Samuel. Siegfried war es nur von 1934 bis 1948. Aha. Genau dasselbe gilt für Z wie? Zeppelin. Zacharias. Auch tatsächlich, in der deutschen Buchstabiertafel ist es Zacharias. So, jetzt erkennt ihr das Problem schon von der Argumentation, die man so, wenn man sich damit nicht beschäftigt, mitkriegt. Mhm. Es geht darum, Nazi-Begriffe zu beseitigen. Ja. Aber wir haben ja schon eine Bereinigung da. Es wurde schon bereinigt, ja. Wir haben, deswegen wird auch immer nur über Dora gesprochen, weil die war ja vorher David. Die heißt weiterhin Dora, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil es ist halt ein kurzes Wort. Ja. Es ist einprägsam. Bei David geht schon David. Ne? Ja, wie spricht man es? Richtig, genau. So, jetzt wurde der Wunsch vom baden-württembergischen, wie heißt der, gegen Antisemitismus, irgend so ein... So ein Typ, weiß ich nicht. Und es gibt da so Beauftragter gegen Antisemitismus oder so. Der hat jetzt an die DIN herangetragen, da den Missstand des Antisemitismus zu beheben und hat vorgeschlagen, man solle wieder auf die Tafel der Weimarer Republik zurückgehen. Weimarer Republik, ich habe jetzt geschichtlich nicht so ein, das müsste aber wahrscheinlich so um 1923, also, schlagt mich nicht, wenn es stimmt. Genau. Da hat sich eigentlich auch gar nicht so viel geändert. Da ist aus Paul Paula geworden. Hm. Wahrscheinlich ist es genau. Ja, das wird vielleicht, das ist der Grund, warum sie die Stelle wollen. Soll wieder auf den Stand zurückgesetzt werden. Ja. Genau, weil die jüdischen Namen sollen wieder rein. Da frage ich mich erstmal, was ist das Buchstabieralphabet für eine Plattform? Worum geht es jetzt da? Ne? So, jetzt hört man aber auch dieses Gender-Problem. Ja. Und das kommt jetzt, da weht der Wind ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil die DIN-Norm hat diese Anfrage entgegengenommen und hat gesagt, wir prüfen das und kam jetzt plötzlich am 30. Juli oder 31. Juli mit einem Vorschlag um die Ecke, Städtenamen zu benutzen, also komplette Überholung zu machen. Alles und zwar machen. Aus folgendem Grund, also die Begründung steht auf der DIN-Norm-Seite. Was ich gelesen habe, ist, dass der Anteil von männlichen Namen denen der weiblichen Namen überwiegt. Das ist ein Argument. Und dass die Namen nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Ne? Sprache darf sich gerne entwickeln. Ja. Bin ich voll dafür. Marie. Ah, wie Amelie. Aber weißt du, von mir aus können das alles Mädchennamen sein. Oder von mir aus können das auch alles jüdische oder türkische Namen sein. Mir ist das völlig Wumpe. Der Witz ist natürlich. Ja. Aber es ist nicht allen Leuten völlig Wumpe. Nee, offenbar jetzt geht es offensichtlich darum, Begriffe zu finden, mit denen jeder der ursprünglichen Intention genügen, einerseits und andererseits möglichst niemandem auf den Schlips treten. Also nimmt man neutrale Städtenamen. Und da muss ich sagen, genau, da denke ich, hat die DIN hervorragend reagiert. Weil sie sagen, ja, hier ist ein Vorschlag von uns, der wird jetzt, der ist jetzt öffentlich zugänglich, kann kommentiert werden. Und im September wird, also müsste jetzt bald sein, wird abgeschlossen, die Prüfung. Mhm. Und wahrscheinlich haben wir im nächsten Jahr, im Frühjahr, an ein neues Buchstabieralphabet, was auf Städten basiert. Ich finde das super neutralisiert, die Diskussion. Das Prinzip dahinter, das kann, da kann nur die DIN drauf kommen. Die Städte, die für die Buchstaben stehen, sind die Autokennzeichen. A wie Aachen. Warte. Nee, Aachen ist AA, oder? A wie Albert. Nein. A wie Augsburg. Augsburg. Ah, okay. Dann haben wir B wie Berlin. Sehr gut. Dann haben wir C wie, wir gehen das nicht bis Ende durch. Chemnitz. Sehr gut, aber, da haben wir schon die erste Ausnahme, Chemnitz fängt ja auch mit CH an. Genau, das ist als und extra. Und deswegen würde man Chemnitz für CH nehmen, damit fällt das C Cottbus zu. Aber dann stimmt ja die Regel nicht mehr. Nee, das, ja, also das ist ja auch nur die Vorlage. Also. Jetzt kommt's, G wie? Gelsenkirchen. Wie Gera eigentlich, korrekt, ja, aber das ist zu nah an Jena dran. Deswegen ist es, und jetzt kommt der Hammer, es ist Görlitz geworden. Also sorry. Und dann... aber, dann beschwert sich doch Bonn irgendwann, dass B nicht Bonn ist. Also es ist doch schon... Ja, auch wenn du Worte mit BN buchstabierst. Ja, also das geht da auch wieder in die Hose. Pass auf, jetzt kommt nicht der große Witz. Jetzt System kommt der große Witz. Wenn das durchgesetzt wird, dann werde ich demnächst sagen, mein Name ist Görlitz, ich buchstabiere mal G wie Görlitz. Ja, genau. Richtig. Das ist ein Treppenwitz, oder? Machst du das nicht heute schon? Ja. Nee. G wie Görlitz. Auch eine Variante, stimmt. Ja, das ist lustig. Aber krank, trotzdem. Genau, also wir werden sehen, wie es ausgeht. Wie sieht er jetzt, das? Erfolg? Warte mal, jetzt kommt noch ein Punkt noch dazu. Wen interessieren diese scheiß Buchstabiertafeln? Ja. Es ist sowieso so und so war es schon immer, wenn ich was am Telefon buchstabiere oder du, was nimmst du für ein Buchstabieralphabet? Ich nehme das René'sche Buchstabieralphabet. Ich sag A wie antileptischer Anfall. Wie der Schnabel gewachsen ist. Ja, ist auch so, oder? Ja. Also, die fallen doch ganz die Buchstaben ein. Wenn man an die ursprüngliche Idee dahinter denkt, dann denkt man sich, naja, es ist heutzutage nicht mehr so relevant. Ist es auch nicht mehr, überhaupt nicht. Also ich kann mir schon den einen oder anderen Anwendungsfall vorstellen. Ja. Für Sekretäre, also für Diktator. Ja, ist es wichtig, aber nicht im privaten Bereich, da hat es keine Relevanz mehr. Aber im Büro, wenn ein Kunde anruft und du den Namen notierst, dann ist das schon, glaube ich, immer noch. Merkst du schon mal? Ich möchte da was anderes feststellen. Ja. Und zwar, man denkt sich so, mein Gott, das ist etwas, in Anführungszeichen, so Unwichtiges. Da wird jahrelang, jahrzehntelang drüber sinniert und wahnsinnig viel Zeit und Geld, Ressourcen irgendwie investiert. Ja. Das muss man sich wirklich leisten können. Genau. Das ist doch ein Teil unseres Wohlstands hier in Deutschland. Ja, also es ist doch schon Vor allen Dingen, ich finde, da werden Sachen reininterpretiert. Wir können gleich die nächste Diskussion aufmachen und die wäre, warum, die These stelle ich mal auf, ich habe es nicht geprüft, warum gibt es mehr männliche Substantive als weibliche? Da machst du da wieder ein Fass auf. Ist so. Ja. Einfach den Artikel, wie im Englischen. Warum wird das A, was ein griechischer, der erste griechische Buchstabe ist, öfter in Worten verwendet als ein B? Also das sind, du kannst da Probleme konstruieren. Ja, also ich finde es auch völlig sinnfrei. Erste Weltprobleme. Und ganz ehrlich, ich finde es, also für mich ist nachvollziehbar, Champagnerprobleme, genau. dass man Sachen mal überdenken muss und erneuern muss. Ja. Und wie schon vorhin gesagt, ich würde auch kein Buchstabieralphabet haben wollen, wo es geht A wie Adolf, B wie Berlusconi, keine Ahnung, ne? Also B wie Bombe, C wie Chemiewaffen, A wie Afghanistan. Ja. Ja, ich weiß nicht, also es ist doch irgendwie schon verrückt, was sich die Leute alles einfallen lassen, oder? Also die Frage ist, wollen sie sich damit profilieren und Öffentlichkeit? Das wollen sie immer. Weil dann wäre es natürlich sehr erbärmlich. Und zwar, da buchstabiere ich mal L wie Umlaut A. Das ist übrigens das offizielle... Umlaut A. Umlaut A ist der offizielle Buchstabierbefehl für... Buchstabierbefehl. Nee, du bist schon Buchstabierbuchstabe für L. Genau. Ja, und nochmal, ich will nochmal auf die Grundlage zurückkommen. Ja, also... Er lässt sich auch im Wikipedia-Artikel nachlesen. Buchstabiertafeln sollten zur Erleichterung des Buchstabierens schwer verständlicher oder seltener Wörter dienen. Punkt. Mhm. Das ist die Mission. Und ich glaube, die haben die Leute, die sich die Tafeln ausgedacht haben, damals erreicht. Fokus auf das Ziel, genau. Ja. Achso, da fällt mir noch eine Story ein. Ich habe einen Bekannten, der hat einen mittelkomplizierten Nachnamen. Und immer wenn er Kinokarten bestellt hat, dann kam am anderen Ende, buchstabieren Sie mal. Schmidt. Jetzt hat er einen sehr langen Namen und dann hat ihn das irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, ich bestelle meine Kinokarten auf den Namen Otto. Ach so, ja. So, das hat sich weiterentwickelt und zwar zu uns, die mit ihm befreundet sind. Wenn er Kinokarten bestellt hatte, wussten wir schon auf den Namen und konnten die dann abholen, wenn wir zusammen im Kino waren, weil wir wussten ja den Namen. Und dass wir selber auch Karten auf den Namen bestellt haben. Und ohne Witz, ich stand an einer Kinokasse und sage, möchte Karten für morgen vorbestellen. Ja, Name? Otto. Können Sie mal buchstabieren? Ein O wie Otto. Los, stopp, schade. Ja. Oh mein Gott, ja. Ja, das ist traurig. Das ist das dazu. Noch vielleicht eine Information zur Buchstabiertafel, eine historische noch. Die Buchstabiertafel war, wie gesagt, im Telefonbuch abgedruckt. Mhm. Im Berliner Telefonbuch in West-Berlin bis 1979 und in Ost-Berlin bis 1989. Aha. Beides in der Fassung von 1950 mit Devi Dora und Envy Nord. Mhm. Ja. Kannst du mal sehen, ne? Daran gibt's. Habt ihr eigentlich noch ein Telefonbuch heute? Nein. Nein. Nein. Und deswegen ist diese Diskussion auch völlig irrelevant, weil niemand schlägt das Telefonbuch auf, wenn er buchstabieren will und guckt nach. Und? Na, da kommt P wie Pudel. Oder so, ja. P wie Pups. Eieiei. Ja. Ei, ei. Aber zum Glück sind ja bald Wahlen und wir können das alles verhindern. Ganz eine Sache noch. Falls ihr in der Presse lest, dass doch so ein entnazifiziertes Buchstabieralphabet kommen wird, das stimmt. Es wird ein symbolisches, also die DIN sagt, alles klar, wir machen dieses mit den Städten, aber wir machen ein symbolisches Alphabet und das wird dann tatsächlich das sein mit den Namen wieder. Der Witz ist wie Änderung. Also kein Name. Ö wie Ökonom, auch kein Name. Sch wie Schule, auch kein Name. Ü wie Überfluss. Ja, und SZ wie SZ. Der Rest sind alles Namen, außer Y ist kein Name. Ja, genau, der Rest sind aber alles Namen. Und ich habe sie nicht ausgezählt, ob sie männlich und weiblich stimmen. Aber es sieht sehr gut gemischt aus eigentlich. Mhm. Also ich kann da kein Problem erkennen. Aber ich werde es auszählen und wenn das nicht hinhaut, dann machen wir eine Eingabe. Anzeige ist groß, ja, genau. Gut, sorry, wenn wir da so ein bisschen empfindlich drauf reagieren, aber ja, letztendlich muss jeder wissen, was er mit seiner Zeit macht und wir regen uns lieber darüber auf, statt so eine irrwitzigen Ansätze zu. Zum Glück hat Albert Einstein seine Zeit besser eingesetzt. Ja, und was für die Menschheit gemacht, was sinnvoll ist. Na? Relativ sinnvoll. Ja, was relativ ist. Sinnvoll. Stellt euch mal vor, Stephen Hawking hätte nicht irgendwie versucht, irgendwie die Weltformel zu finden, sondern sich mit sowas auseinandergesetzt. Es ist verrückt. Ja, liebe ZuhörerInnen, machen wir weiter an der Stelle. Ja. Was sagt wir machen an einer anderen Stelle weiter. Ich weiß weiter. Nicht, was das Zeit vielleicht. Ach so, wir sind jetzt eine gute Stunde dabei. Was? Du hast eine Ahnung. Da haben wir ja gar keine Zeit mehr. Natürlich. Wie? Das ist eigentlich irgendwie noch dauert nur eine halbe Stunde. Pause, dass man WhatsApp-Nachrichten lesen kann? Nein. Hast du doch zwischendurch. Ja, hab ich nicht. Hast du Geocaching gemacht? Ja, hab's genau gesehen. Ja, ich habe geguckt, ob ich sagen kann, übrigens, im Gleisdreieckpark sind richtig viele Geocaches. Und? Ja, ich habe hier ein, zwei gefunden. Oh, die Polizei kommt. Jetzt wird's spannend. Oh. Ja, also falls wir... Jetzt haben aber keine öffentliche Straße. Warte mal, schade. Auf der linken Fahrerseite hinten ist die Einsatzwagennummer. Da steht die Direktion. Und dann ein Bindestrich und dann steht die Wagennummer. Jetzt hätten wir mal sehen können, in welchem Stadtbezirk wir sind, weil er darf eigentlich nicht über die Bezirksgrenze. Ja. Sind wir Schöneberg oder Kreuzberg? Wir sind Kreuzberg im Moment. Ja. Naja, dann würde es doch schon stimmen. Ich wollte mal nur dazu sagen, ich bin ja in der Direktion 47. Ach so. Und bei uns gibt es einen Wagen 11. Und der fährt unter 47, 11. Ja. Knaller. Wenn ich mich abholen lassen müsste von der Polizei, dann würde ich sagen, kommen Sie mit dem Wagen 4711, der riecht so schön. Sehr schön, sehr schön. Die Frage ist, ob wir das Thema zu den Wahlen, was wir hier jetzt irgendwie aufmachen wollten, ob wir das entweder verschieben oder ob es relativ kurz abgehandelt werden kann. Wir müssen es ja nicht so elaborieren, also nicht so auswalzen. Diese Hauptthese, die da aufgestellt war, ja, die können wir in einem Satz abarbeiten. Okay, das können wir machen, ja. Ich kann sie einmal vorwerfen und sage meine Meinung dazu und wenn jemand das anders sieht, dann stimmen wir ab, ob das okay ist. Okay. Wir stimmen ab mit Fäusten. Genau. Also, Thema Wahl? Ja. Es sind bald Wahlen. Die Frage, die sich oft stellt, ja, 26. Ja. September, um den Zeitbezug zu haben. Ist das schon gelaufen? Nö, wa? Bundestagswahl und knapp. Berlinwahl auch, ne? Ja. Ich mach Briefwahl. Also ich versuch's, ja, wenn es nicht aufwendig ist. Kannst deine Stimme ungültig machen. Genau. Die Frage, die sich stellt, ungültig wählen und nicht wählen, ist das Gleiche oder nicht? Ja und nein. So, jetzt meine kurze, knappe Antwort. Es macht keinen Unterschied, ob ihr falsch wählt oder gar nicht wählen geht. Dann bleibt lieber zu Hause. Denn aufs Gesamtergebnis hat es keinen Einfluss, lediglich auf die Wahlbeteiligung. Und in Sonderwahlen ist die Wahlbeteiligung relevant, ob das Ergebnis gültig ist. Punkt. Da war doch irgendwas mit der 5%-Hürde. Genau. Dann ist es nämlich relevant. Da ist es dann relevant. Stefan, ja. Du hast da Details zu. Gutes Beispiel, ganz kurz will den mathematischen Beleg noch erbringen. Wenn 100 Leute wählen gehen und 50 wählen den einen und 50 den anderen, dann haben wir 50-50. Ne? Ja. Wenn 10 Leute wählen gehen, also 90 Leute nicht wählen gehen oder ungültig wählen, das ist dasselbe, dann wählen 5 Leute den einen und 5 Leute den anderen, aber trotzdem noch 50-50. Ja. Von denen, die gewählt haben. Jetzt aber nicht von den Wahlberechtigten. Genau. Das war ja unser Aufhänger. Ja. Genau. Aber prinzipiell, wenn man es einfach machen will, ist es so, es macht keinen Unterschied, ob man falsch wählt oder nicht wählt. Geht einfach wählen und wählt richtig, dann stellt sich die Frage gar nicht. Genau, ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Edge Case, zu dem Detailfall, den hat Stefan rausgesucht, den fand ich insofern interessant, weil... Hast du dir das schon durchgelesen? Das ist ja verrückt, Für mich ist es eine neue Information, also bitte. Nein, also genau, was René gesagt hat, also Stimmenthaltung oder Abgabe einer ungültigen Stimme haben den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis wie gar keinen, aber die Ausnahme gibt es zum Beispiel, es gibt es nur noch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, und die ist ja auch Ende September in Berlin. Ja. Bis 2004 war das auch bei der Landtagswahl im Saarland der Fall. Denn für die Berechnung der 5%-Hürde gilt die Zahl der abgegebenen statt der gültigen Stimmen, sodass ungültige Stimmen hier einen Einfluss haben können, aber der ist in der Regel marginal, also nicht wirklich riesig, ne? Heißt ja im Prinzip nur, dass ich das kleinen Parteien, wenn ich nicht wählen gehe, erschwere, über die 5%-Hürde zu kommen. Richtig? Könnte eine Taktik sein. Nee, ich frage mal, richtig oder falsch verstanden? Wenn ich nicht wählen gehe, wird es für kleine Parteien schwieriger, über die 5%-Hürde zu kommen. Weil die Gruppe der Nichtwähler dann stärker ist und die mehr Prozent kriegen, und deswegen kann ich dann als Partei nur weniger Prozent. Ja. Und ansonsten ist es natürlich immer auch so, wenn du so willst, wenn du nicht wählen gehst, man sagt immer, dann gibt man seine Stimme irgendeiner Partei. Richtig ist, man verteilt mathematisch seine Stimme dann indirekt auf alle Parteien. Genau. Und das hat natürlich bei einer stark gewählten Partei einen größeren Einfluss als bei einer nicht gewählten Partei, wenn wir über die 5%-Hürde sprechen. Genau. Na, also puh, endlich ist dieses Mysterium gelöst. Ja. Ich fand's wichtig. Ja. Genau, also ich war eigentlich bis jetzt auch eigentlich anderer Meinung, aber man lernt ja immer dazu, ne? Also nicht mehr hingehen. Ja, du kannst zu Hause bleiben, wenn du nicht wählen willst. Nein, aber da gab es noch den Fall mit den ungültigen Stimmen. Ab wann ist denn ungültig? Das ist auch eine gute Frage. Eine ungültige Stimme ist, wenn... Das Kreuz sich direkt in der Mitte ist. Ja, pass auf, genau. Der Stimmzettel ist nicht amtlich hergestellt. Okay. Keine Kennzeichnung enthält. Was für eine Kennzeichnung? Na, dann muss eine Kennzeichnung. Markierung des Wählers oder was? Genau, Name. Nein. Was für eine Kennzeichnung? Der Stimmzettel muss zertifiziert sein. Genau. Sowas wie so ein Stempel. Ein offizieller Stimmzettel sein. Ah, okay. Wenn der nicht für deinen Wahlkreis gültig ist, also dann ist er auch ungültig. Wenn dein Wille oder der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist, also wenn nicht klar erkennbar ist, dass du genau diese Partei wählst, oder wenn du einen Zusatz vermerkst oder einen Vorbehalt draufmalst, dann ist er auch nicht gültig. Weißt du, ich kann keinen Zusatz draufschreiben? Nein. Meine Unterschrift oder irgendwas? Nein, dann ist er sofort ungültig. Jedwede, in Anführungszeichen, Gestaltung. Manipulation oder eigene Ausgestaltung ist verboten. Wenn ich ein Kreuz zwischen zwei Kreisen mache, dann wird auch nicht geguckt, wo er näher dran ist? Nein. Okay. Wird nicht gemessen, ne? Also man sollte möglichst einen Kreis treffen. Ja. Und aber Kreuz oder Ausmalen ist wurscht. Genau, Hauptsache es ist eindeutig erkennbar, was du willst. Ist er jetzt hier mit dem Stift ausgerutscht oder hat er das angekreuzt? Naja. Wenn es nicht eindeutig erkennbar ist, ist es eine ungültige Stimme. Genau. Also es muss für den Wahlauszählenden. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Die amtliche Wahlstatistik, die führt ungültige Stimmen auf. Na? aber mehr auch nicht. Es gibt keine Informationen dazu, warum die Stimmen ungültig waren. Das erfährt, wie du gesagt hast, nur derjenige, der auszählt, der dann, weiß es. Dann darfst du ja keinen politisch motivierten Menschen da haben, der sagt dann, nee, das ist doch nicht bei der SPD, das Kreuz. Also, also ist ungültig. Ja, genau. Genau, ne? Entweder so oder ja. Ja, also hier steht dann aber, die Wahlbeteiligung ist dann halt wirklich die Summe der gültigen und ungültigen Stimmen, ne? Und ja, das ist, ach so, ja, als Empfehlung, logisch. Wer zu einer höheren Wahlbeteiligung beitragen will, der sollte also zu Hause bleiben. Achso, ich dachte zweimal wählen. Hä? Zu einer höheren Wahlbeteiligung. Wer nicht zu einer, Entschuldigung. Ja, ja, genau. So, ne? Ist ja auch, kann auch ein Zeichen sein. Ja. Und interessant finde ich... Nur kein Zeichen aufs Ergebnis, also es wirkt sich nicht aufs Ergebnis aus. Das heißt, ich habe dann zwar ein Zeichen gesetzt, ne? 50% Wahlbeteiligung nur, kann ja ein Signal sein, aber letztendlich habe ich keinen Beitrag zum Ergebnis geleistet. Genau. Und es gibt ja bei uns jetzt zwar noch nicht, es gibt auch elektronische Wahlen. Das finde ich auch sehr interessant. Und bei elektronischen Wahlen, da gab es mal ein Gerichtsurteil, deswegen muss das nachgezogen werden, kann man explizit sagen, ich will die Stimme ungültig machen. Echt? Warum gibt es sowas? Weil das dem Gleichsatz, also irgendwie das... Aber damit schraubt man ja die Wahlbeteiligung hoch, ne? Ja, für die Statistik anscheinend besser dann. Ne? Na gut. Nee, also ja, ist ja vielleicht ein klareres Signal zu sagen. Ach nee, nicht wählen gehen kann auch ein Signal sein. Also eigentlich sagt das beides dasselbe aus. Wenn ich nicht wählen gehe, habe ich dann dieselbe Message, wie wenn ich wählen gehe und es unstimmig mache. Ungültig mache. Tja. Schwierig, ne? Das ist schwierig. Weil wir ich nicht weiß, sehen. Wie das bei den, wie es aufgenommen wird. Ja. Also man sollte Informationen, die du losschicken willst, aber die Frage ist, wie du dich artikulierst. Ich weiß, die eine oder die andere kommt, Weise. Ja. Ich muss ja auch verstehen, was du damit ausdrücken willst. Also, ja. Da fragst du mit mir den Falschen. Ich möchte jetzt Witze hören. Genau. Alles also, klar. Wie gesagt, nochmal der Appell, 26. September, auch der Tag des Berlin-Marathons hier in Berlin, Bundestagswahl und Berliner Abgeordnetenhauswahl. Und geht wählen, muss man einfach sagen. Deutsche Wohnen. Enteignen. Da genau. Könnt ihr eine Firma enteignen, wenn ihr wollt. Komm, also das finde ich, brauchen wir nicht weiter ins Detail gehen, aber ich muss sagen... Ja, nur der Vollständigkeit halber, dass die Möglichkeit gibt. Ich will nur einen Satz dazu sagen, weil man könnte jetzt sagen, enteignen, wie geil. Ja. Firma, die Knie zwingen. Also ich finde es schwierig. Ich muss mir da tatsächlich erst noch eine Meinung bilden. Ich bin überfordert mit dieser Entscheidung, die ich da treffen soll, weil ich gar nicht in der Lage bin, das nach meinem jetzigen Kenntnisstand zu bewerten. Ist bei Politik eigentlich genau dasselbe. Genau. Und ich bin gespannt. Also wir haben so viele Parteien, da bin ich mal gespannt, wie am Ende des Wahlaufs. Welche gewinnt? Ja, weil ich glaube, dass es diesmal so knapp sein wird, möglicherweise, dass vielleicht mehrere Parteien den Wahlsieg für sich beanspruchen. Mal wieder. Ja. Wichtiger, ja, das ist ja Propaganda und... Naja. Aber wichtiger Tipp vielleicht an euch, wählt nicht die Partei, wo ihr denkt, dass sie gewinnen wird. Das ist kein Tippspiel. Wählt die Partei, wo ihr sagt, oh, die kommt mir am ehesten näher. Na, nicht nach Lieblingsfarbe gehen. Naja. Und der letzte Tipp in Bezug auf die Wahlen ab dem 26. August, also wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann ist er schon online, nämlich die neue Version des Wahlomat. Richtig. Ja. Das ist ein Online-Werkzeug, wo ihr Fragen gestellt bekommt, also aus verschiedenen Themengebieten. Und dann sagt ihr eben, naja, ich würde, was das und das Thema angeht, würde ich so und so entscheiden. Mhm. Und da gibt es eine Reihe von Fragen, was weiß ich, 3-4 Dutzend Fragen. Und am Ende sagt euch der Wahlomat dann, welche Partei sich am ehesten mit der von dir geäußerten Meinung irgendwie deckt. Da bin ich manchmal sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es ist also nicht nur ein Gesellschaftsspiel, das ist wirklich eine ernstzunehmende Geschichte. Und wer sich noch uneins ist, was er wählen soll und wie er wählen soll, dem kann ich den Wahlomaten nur ans Herz legen. Ja, und damit ist das Thema erschöpfend behandelt. Ja, so kann man sagen. Haken dran. Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Marc hat ja genug Zeit gehabt, sich noch welche rauszusuchen. Wir kommen jetzt zum Witzbattle. Jetzt wird es lustig. René hat sein kleines Büchlein schon aufgeschlagen. Ja. Folge 66. Mit Humor ist das nur zu ertragen. Und deshalb fängt jetzt der Marc an. Thema bei mir heute, Computerwitze. Es fängt an mit einer Frage an Siri. Sag mal Siri, wieso bin ich immer noch Single? Daraufhin öffnet Siri die Frontkamera. Ja, sehr gut. Eieieiei. Ich habe die 10 in einer Beziehung, ja. Sie beschwert sich darüber, dass sie vernachlässigt wird und sagt, weißt du, dauernd hängst du über dein Kreuzworträtseln rum und beschäftigst dich nur damit. Kannst du nicht mal was Nettes zu mir sagen? Daraufhin er, okay, wie viele Buchstaben? Genau. Toll. Toll, toll, toll. Schimpft der Polizist, haben Sie die rote Ampel nicht gesehen? Antwortet der Autofahrer, die Ampel schon, aber Sie nicht. Aber sehr gut. Ja. Kurz und knackig. Ein Mann kauft sich einen Computer. Zu Hause beim Einrichten desselben wird er aufgefordert, bitte wählen Sie ein Passwort. Der Mann überlegt etwas und legt mit einem verschmitzten Grinsen als Passwort Penis fest. Er klickt auf OK und der Computer antwortet, Ihr Passwort ist zu kurz. Mhm. Ja. Klassiker. Penis. Hat er auch schon erlebt. Ja. So, ich habe jetzt einen Witz passend zu unserem Sendungsthema. Aha. Ja. Hallo, mein Name ist Paula Ida Ulrich. Ich buchstabiere. P wie Paula, A wie Anton, U wie Ulrich, L wie Ludwig, A wie Anton, Bindestrich, I wie Ida, D wie Dora, A wie Anton. Und der Nachname, U wie Ulrich, L wie Ludwig. Okay, den Rest könnt ihr euch denken, ne? Naja, René hat sich zu viel vorbereitet. Okay. Der Polizist, Ihre Bremsen sind nicht in Ordnung. Das macht 30 Euro. Daraufhin der Autofahrer zu seiner Frau. Siehst du, 30 Euro. Und dein Cousin wollte 80 Euro für die Reparatur. Sehr gut. Prima. Ich habe neulich eine Fliege auf der Tastatur meines Computers erschlagen. Dadurch eine neue Funktion des Computers kennengelernt. Passiert auch gern. Okay, warte auf, jetzt kommt ein Chuck Norris Witz. Ne? Ja. Chuck Norris hat alle Pokémons gefangen. Mit dem Festnetztelefon. Natürlich. Natürlich. Sehr guter Nachsatz. Ja, dann bin ich dran. Ja, ja, pass auf. War schon richtig. Leute müssen ja erstmal wieder beruhigen. Ja, eben. Genau, ne? Müssen ja erstmal wieder runterkommen. Ein Autofahrer meldet sich bei der Dorfpolizei. Haben Sie bei sich im Ort schwarze Kühe? Nein. Und schwarze Pferde? Nein. Große schwarze Hunde? Nein. Dann habe ich wohl den Fahrer überfahren. Fahrer. Man stelle sich vor. Das ist dein vierter Witz? Nein, mein dritter. Dicker Nebel. Ich habe keinen dritten mehr. Man stelle sich vor, dicker Nebel. Ja, ja. Stellen wir uns vor. Dicker Nebel. Ihr sollt es euch vorstellen. Okay. Ja, ein kleines amerikanisches Flugzeug hat sich verflogen. Der Pilot kreist um das oberste Stockwerk eines Bürohochhauses, lehnt sich aus dem Cockpit und brüllt durch ein offenes Fenster. Wo sehen wir? Der Mann blickt von seinem PC auf. In einem Flugzeug. Der Pilot dreht eine scharfe Kurve und landet 5 Minuten später mit dem letzten Tropfen Treibstoff auf dem Flughafen von Seattle. Die verblüfften Passagiere wollen wissen, wie der Pilot es geschafft hat, sich zu orientieren. Ganz einfach, sagt der Pilot. Die Antwort auf meine Frage war kurz, korrekt und völlig nutzlos. Ich habe also mit der Microsoft-Hotline gesprochen. Das Microsoft-Gebäude liegt 5 Meilen westlich vom Flughafen Seattle, Kurs 87 Grad. Eieiei. Der war aber ganz schön lang, der Witz. Apropos Microsoft. Ja. Im Aktenzeichen XY in der letzten Folge war dieser Microsoft-Scam wieder ein Thema gewesen. Ja. Ja, da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, auf unsere Sondersendung zum Thema Microsoft-Scam. Oder Scamming im Allgemeinen. Ja. Ja, ganz speziell die Geschichte, wo ihr in so ein Telefonat reinhören könnt. Ja. Ja. Und die andere Geschichte mit dem Polizeiscam hatte ich jetzt aktuell im Hausflur meines Wohnhauses einen Zettel, einen Informationszettel mit der Warnung vor dieser Masche, dieses Unfall, die Unfallsgeschichte. Ach so. Hat man in einem Podcast behandelt, also müsst ihr nochmal rückhören, falls ihr es nicht gehört habt. Da haben wir uns intensiv mit der, mit Schutzmaßnahmen quasi beschäftigt, wie ihr auf so eine Dinge nicht reinfällt. Immer noch aktuell. Wird auch, glaube ich, die nächsten 100 Jahre aktuell bleiben. Das ist das Schlimme. Dann auch Verbrecher am Homeoffice. Sozusagen. Ja, der Marc packt ja schon seine Podcast-Brille in sein... Dann winken wir zum Marc noch still. Jetzt setzt er seine... Moment, ich habe doch erst meinen dritten Witz erzählt. Was ist denn mit euch? Wir haben 4 schon hinter uns. Marc hat schon vier. Ja, das fünf notiert. Kann ja gerne meinen dritten Witz zweimal Marc, erzählen. Die Nummer zieht nicht mehr, weißt du? Na gut, dann erzähle ich jetzt noch schnell meinen fünften Witz und dann können wir nach Hause gehen. Na gut, dann mach das. Ein Kumpel hat sein Notebook bei mir vergessen. Ui. Meine Mutter dachte, es sei eine Waage, stellt sich rauf, Fazit, sie wiegt 950 Euro. Ah. Sehr gut. Ja, sehr gut. Marc, dann kannst du jetzt die Brille wechseln und deine Verabschiedungsbrille aufsetzen. Ja. Ja. Schon es passiert. Es ist nicht einfach im Alter, aber so ist es. Da kommen wir alle noch mal hin. Okay, nein, das will Marc nicht hören. Ja, liebe Leute, liebe ZuhörerInnen und liebe Podcast-KollegInnen, wie auch immer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Podcast-Kollegium. Ja, genau. Richtig. Wir können liebe vielleicht Hörer. In einer der nächsten Folgen noch mal darüber sprechen, wie man neutral gendert. Sozusagen. Sagt man das so? Ja, keine Ahnung. Ich würde es vom Feedback abhängig machen. Wenn eine signifikante Zahl unserer Hörer Ihnen? Uns über ein Kontaktformular oder anderweitig Kontakt zu uns aufnimmt und uns darum bittet, dieses Thema eben im Podcast zu behandeln, dann würde ich es machen. Ja. Ansonsten nicht. Ja, genau. So, aber ich denke, das Thema wird uns sehr, sehr, sehr lange noch begleiten. Mal gucken, was wir da draus machen. Ne? Also in diesem Sinne, das war Folge 66 vom Berlin-Podcast und danke an René, dass du dabei warst. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte. Jetzt kannst du nach Hause fahren, zu deiner Family, Abendbrot essen und dann ab ins Bett. Ja, ich setze mich jetzt hier in die Hockstraße, in die S-Bahn und fahre nach Hause. So sieht's aus. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, nicht nur bei euch, lieben Hörern, sondern auch bei René und Stefan, die beide ihre wertvolle Zeit geopfert haben, jetzt um mir Gesellschaft zu leisten, bei meinem Podcast. Bei deinem Podcast, in deinem Park am Gleisdreieck. Ja, Marc, auch danke, dass du hier warst. Gerne. Du legst dich wahrscheinlich hier noch ein bisschen auf eine Bank und wartest auf deine Freunde. Und dann geht's nach Hause wahrscheinlich. Ja. Ja. Genauso machen wir es. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns gesund und munter hoffentlich in zwei Wochen wieder. Dann ist ja schon September. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, tschüss. Tschüssikowski. Übrigens. Unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Hä, ist das meine Maske? Nee, das ist meine. Ah, wir haben dieselbe, wir haben dasselbe Modell. Das macht uns zu Brüdern am Tag am Meer. Soll ich euch denn alleine lassen? Oder? Und ich bin seit Jahren mal wieder U1 gefahren, ey, und gleich steigst du ein ein und die Leute setzen sich weg und er legt sie erstmal hin in der U-Bahn auf die Brille. Und der ganze Wagen hat gestunken. Ein Stück Normalität kehrt zurück. Endlich. Also wir fassen zusammen. Ein alkoholfreies Bier als Radler in einer Plastikpulle. Aber es fand drauf, oder? Ja. 25 Cent. Heimatland. Du kannst nachher dem Typen in den Einkaufswagen schmeißen. Und das Gute ist, wenn ich pullern muss, kann ich gleich ins Gebüsch gehen. Zum Kacken machen wir keine Pause. Marc muss ja immer auf Klo in der Pause. Wir trennen doch nicht um, ich schwöre. Ja, ich muss immer in der Pause pinkeln, aber wenn wir keine Pause machen, dann machst du auch. Ey, so einfach ist das Leben, oder? Jo, hallo und herzlich willkommen. Also. Joa, 66. Ausgabe. Helge Schneider ist auch dabei. Wollen die Leute noch vorbeilassen? Ja. Nee. Doch. Das ist irrelevant. Das ist peinlich, ich kann mich nicht konzentrieren. Eigentlich für die Leute, ja. Ja, genau. Und René hat seinen Tagebuch nicht. Liebes das ist Tagebuch. Kein Tagebuch, das ist ein Tragebuch. Ja, verstehe. Er trägt das immer mit sich rum. Das macht dann, wenn es voll ist, kauft er sich neues. Neues. Und dann beschrifte ich den Rücken und dann kommt es ins Regal. Wie in der Schule. Genau. Denn René ist wie ich der Meinung, wenn man ein gutes Buch lesen will, sollte man es sich schreiben. Ach so. Auch gut, ja. Das ist wirklich so. Nur die ich eigenen Bücher. Ich lese meine alten Notizbücher teilweise durch und freue mich dann meines Lebens. So mit Familienabend abends. Ja, da steht jetzt zum Beispiel gleich drin, dass du einen ziemlich frechen Ton an den Tag legst. Ja, und, ich weiß auch nicht, warum du immer wird so ja schon dreht bist, wird ja öfter wenn wir uns treffen. Eigentlich schreibe ich immer schöne Erlebnisse rein. Ist es so? Ja. Ja, ist ja auch schön rein. Das heißt, die Podcast-Aufzeichnung wird zum jetzigen Zeitpunkt da noch nicht drinstehen. Warum heißt das Pferd Pferd? Weil man damit fährt. Ja. So, jetzt haben wir deinen zweiten Witz auch schon gehört. Das ist ja Wahnsinn. Marc auch noch. Hast du auch geraucht? Riecht doch keiner. Na gut, genau. Ist ja kein Geruchsvorteil. Doch, wir riechen es. Genau. Und Marc atmet nur. No. Tschüssikowski. Will da jemand singen? Nee. Na toll. Marc schon hervorragend. Ja, gut. den rausschmeißen. Dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich habe gelogen, als sie gesagt habe, ich bin zu Hause. Ja, ich konnte nicht ahnen, dass Marc hier noch einen 3 Kilometer Spaziergang macht. Soll ich ausmachen? Ja.